19. Der Fall Rabbi Wiese. Ich habe mit Schreiben vom 13. April 1935 dem Richteramte 5 Bern mitgeteilt, dass ich mein Zitat betreffend Rabbi Wiese trotz der jüdischen Dementis meinem Gutachten wieder zufüge, da meine Nachforschungen schneller Erfolg hatten, als ich bei der vorläufigen Herausnahme des Zitats aus meinem Gutachten annehmen durfte. Mit diesem Ausspruche Wieses beschäftigte sich, soweit ich bisher feststellte, a. der christliche Apologet Cincinnati am 5. Februar 1881, b. der Zeitgeist Nummer 14 und 15 1881. Dieses jüdische Familienblatt erschien seit 1880 in Milwaukee, Wisconsin und wurde redigiert von Adolf Moses in Mobile, Emil Hirsch in Chicago und Isaac Moses in Milwaukee. C. Franz Delitzsch als Judenfreund in Christentum und jüdische Presse, Erlangen, Verlag Deichert, 1882. Wenn tatsächlich die betreffende Nummer der Deborah jetzt in Bibliotheken nicht mehr vorhanden ist, so besagt das gar nichts. Was das Verschwinden von Büchern in Bibliotheken, Austausch von gefährlichen Nummern durch nachträglich gefälschte Nummern gleichen Datums anbelangt, so verweise ich auf Weltdienst 2.8 vom 15. April 1935. Ende des Buches.